dafür nicht, und das ist auch an das Team, das da hier eben ganz oben ist und den wunderschönen Pokal. Ja, versteht ihr schon? Ach, jetzt habe ich das Handy wieder an. Wenn man den Pokal mit nach Hause nimmt, ne? Ich kann euch nur noch jemand, der ist. Ich lade ganz viel selber ein. Ich hab sie ganz voll lieb. Dann wird das so tolle Sachen. Wo fahren wir? Fahren wir da? Ich bin mir da noch gar nicht sicher. Oh, Junge, du komm, ey. Mein Akku ist bald alle. Wahrscheinlich habe irgendjemand vergessen. Ich sag mal vorsichtig, er hört sich aber auch gerne reden. Also wir danken allen. Ne? Ja. Also mit dem müsst ihr euch gut stellen, mit der Schnelle. Ja? Dann haben wir den, ich sag mal, das Tobi 1 heißt und Tobi 1. Ja, auch glaube ich. Tobi auch immer. Miss Curious, Honey U66, Primus 57, Nikas, Rudel Kleider, Hansabach. Ach, jetzt kommen die Helfer, Mensch. Nee, ein recht perfektes Event und dazu noch so geiles Wetter. Ich muss den Gründer nochmal erwähnen, allein durch den Stuhl hier oder ob das auf Marius ist, egal. Ich sitze hier so schön bequem, dass meine Füße entspannen, das ist herrlich. Ich guck mir das Ganze von hinten an. So, jetzt. Ja, du ehrlich, raus damit. Wollt ihr gewinnen? Oh Mann, halt doch mal und mach mal. Ja, nee, tut ja nicht, ja oder nein? Nein! Wir wollen nicht gewinnen. Ja, Lüneburg ist auf jeden Fall nicht auf dem Rücken, ne? Ach, Lügenpresse oder was rufen wir da? Komm, wir laufen. Wir nehmen halt neben Bier, können wir auch so kleine Umschläge nehmen. 500 Euro Scheine sollen abgeschafft werden. Wirst du vielleicht irgendwann nicht mehr los? Kannst du auch zu uns geben. Der bezahlt für so 10 Euro? Ja, damit hast du schon vorweggenommen. Also, ihr seid nicht auf dem Rücken. Wie ist es bei euch was? Es ist eine gute Einstellung. Ne? Da kommt ihr her und sagt, okay, Leistung abrufen, ganz locker runterfahren. Fahr mal nach Hause. Das ist die Einstellung, mit der man so eine Meisterschaft gewinnt. Das ist immer auch zweimal getreten. Wie gesagt, wir wollen da hinfahren, wir haben Spaß. Also, schönen Abend. Wer sich fragt, warum der Podcast so lange dauert, ich meine, mir liegt nicht. Guck mal, was rauskommt. Und raus kam Platz 3. Ach, Mensch. 5581 Punkte an die Unorthodoxen. An die was? An die Unorthodoxen? Wo kommen die denn her? Aber ist ja auch keine Städtemeisterschaft mehr, ne? Ist ja jetzt GC-Meisterschaft. Da ist das ja dann nicht mehr. Münster. Münster dran, die Reine und so. Naja, mittlerweile ist ja auch eigentlich nicht mehr Stadtmeisterschaft, von daher ist es ja auch wirklich nicht mehr so wichtig, dass es einen Stadtnamen hat. Das finde ich gar nicht gut so. Aber wenn du das dann ausrüsten kannst, dann müssen wir nicht eine Stadt haben. Ja, okay, klar, ja. Ja, stimmt. Wobei ich sagen muss, nachdem ich mir das jetzt den ganzen Tag angeguckt habe, habe ich jetzt so annähernd verstanden, warum die diese Stadtmeisterschaft machen oder GC-Meisterschaft, wie wir jetzt halt. Mit Cashen hat das für mich immer noch wenig zu tun, aber als großes Happening und ein schönes Event ist das auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen. Also es ist einfach ein großes Spiel. Spiel ohne Grenze will ich das eher nennen. Davon hat das was. Und das ist auch mal schön. Wer auch und es hat ja positiven Effekt. Ich meine, die Caches, die hier drin stehen, mögen ja nicht alle praxistauglich sein, aber es sind ja absolut geniale Ideen, die man zumindest teilweise umsetzen kann. Wir haben eigentlich ja. Disqualifizieren. Ich finde das fast schöner als ein Mega-Event hier, muss ich ehrlich sagen. Weil es noch internationaler fast ist. Nicht international, nationaler. Also ja, komplett sein. Verteilt. Wir wussten jetzt nicht, ist das noch 5, ist das noch 5,5, ist es kurz vor 6? Ist es eben vor 5 oder nach 5? Also auf jeden Fall ist es mehr als 5, aber wir lassen das mal so durchgehen. Ne? Wer kommt denn jetzt? Ich krieg gar nicht mehr. Ist das jetzt Platz 1? Weil da mal 1 steht schon auf der Wand. Jetzt kommt 2 und 1 gleichzeitig. Höchstens noch eine halbe Stunde in etwa, oder? Vielleicht. Er redet echt gerne, ne? Ich kenne ihn ja nicht, aber. 81 ist schon raus, ne? 9000 mehr gegangen. Ist Platz 3. 9000 mehr gegangen. Ach ja, Lüneburg wäre ja dicht, Mensch. Das wäre auch schön, ne? Also ich freue mich auch. Das hat noch ein bisschen mehr gezeigt, ja, 2 Teams, die da rumstehen, ne? Momentan. Leichtes Stippeln rechts und links. Die ganz locker da drüben. Das wäre ja mal cool, ja. Also das Event muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie gesagt, auch wenn ich von den Caches sehe, finde ich trotzdem, das gefällt mir. Auch diese Aufmachung und diese Spiele, das ist schon ganz cool. Ist doch meine Meisterschaft, habe ich gewonnen. Kommt zum Ende oder so, ne?